Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Musik aus der Türkei. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Elektronik Türküler ist das Motto. Das waren die ersten 4,5 Minuten vom Debütalbum der Band Déjà Vu um den Sänger, Gitarristen und Songschreiber Cenk Sönmez. Nach einer Miniatur-Ouvertüre gab es einen Song, in dem sich jemand über seine Umwelt beklagt. Sie nennen mich Freund, aber das hält nur einen Tag lang. Sie bringen mir etwas bei, aber nur, um mich zu beherrschen. Sie reden von Einheit, aber es gibt keine Einheit. Der Rat angesichts solcher miserabler Perspektiven ist hier, sei unbekümmert und sei mit dir selber glücklich. Kenn den Josh heißt dieser Song von Déjà-vu und genauso heißt auch das Debütalbum der Band. Es erschien im Jahr 2005. Die Platte präsentiert eine Mischung von Klangfarben und Riffs. Aus der Metal-Szene Ska-Einschübe tauchen bei anderen Stücken immer wieder auf und schließlich oft genug auch Rhythmen, Melodiewendungen und Klangfarben der türkischen Musik. Der erste Teil der Nummer gerade basiert zum Beispiel auf einem asymmetrischen 9/8-Takt, wie er in der türkischen Volksmusik häufig begegnet. Déjà-vu wurde 1999 von Cenk Sönmez gegründet. Als inspirierende Vorbilder haben sie im Jahr 2003 bei einem Interview folgende Bands genannt: Faith No More, Incubus, Deftones, Primus und System of a Down. Im nächsten Stück geht's um die Häuser in einer Hafenstadt am Schwarzen Meer. Samsun heißt die Stadt. Jahre alt war der Saz-Virtuose, der gerade zu hören war. als er dieses traditionelle Lied aus der Türkei einspielte. 10 Jahre davor hatte er seine erste Single veröffentlicht, also mit 18 Jahren. Das Volkslied von eben handelt von den Häusern in der Hafenstadt Samsun am Schwarzen Meer. Arif Sağ spielte seine Sass zu dieser Zeit über einen Fender Twin Reverb Verstärker, wie man auf dem Cover einer alten Single erkennen kann. 1973 erschien diese Nummer als A-Seite einer Single von Arif Sağ. Im Jahr 2010 wurde diese Single in einer Nachpressung als Bonus einer Doppel-LP mit türkischen Raritäten beigelegt. Türkisch Freakout heißt die Sammlung. Sie verspricht im Untertitel Psych Folk Singles aus den Jahren 1969 bis 1980, aber beileibe nicht alles, was da versammelt ist, hat auch nur entfernt mit einem Freakout zu tun. Ein Label, das sich Buzuki Joe nennt, hat den Sampler mit türkischen Raritäten 2010 veröffentlicht. Arif Sağ ist seit langem schon eine Institution des türkischen Musiklebens. Er hat seine eigene Musikschule gegründet, hat 1996 unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog ein Konzert mit dem Kölner Philharmonischen Orchester gegeben und eine Zeit lang hat er auch als Politiker im türkischen Parlament gearbeitet. Und er hat immer wieder mit Gitarristen und anderen Sass-Spielern zusammengearbeitet. Erdal Erzincan ist einer von ihnen. Hier ist Erdal Erzincan allein mit einer ganz persönlichen Anverwandlung eines Traditionals. Es ist ein Lied, das mit Metaphern von Nachtigall und Falke die große Sehnsucht nach der Geliebten zum Ausdruck bringt. Erdal Erzincan, Ella Gözlü Sayın. Gözlü şahım Merhamet kıl padişahım Ölüm vardır alma ahım Bu canım arzular seni Ölüm vardır alma ahım Bu canım arzular seni Ötmeye Bülbülün oldum ötmeye Güller de mekan tutmaya Ah sarılıp da yatmaya Orlarım arzular seni Yar sarılıp da yatmaya Orlarım arzular seni Geçmeye Tenha bulup da kaçmaya Bu gönlüm arzular seni Tenha bulup da kaçmaya Bu gönlüm arzular seni Beklerim yarım gelince, beklerim yarım gelince, Azrail canım alınca, cevheri turab olunca, bu cismim arzular senin, cevheri turab olunca, bu cismim arzular senin. Das war ein Lied von Erdal Erzincans letztem Album. Es erschien 2011 und heißt Gürdab el-Minet. Bei diesem Lied war auf der Saz unter anderem eine Spieltechnik zu hören, die in der Türkei Schelpe genannt wird. Mit Popmusik aufgewachsene Hörer hierzulande haben diese Spieltechnik vermutlich das erste Mal bei Eddie Van Halen gehört und gesehen. Tapping heißt die Methode bei den Gitarrenweltmeistern, das beidhändige Spiel auf dem Griffbrett des Saiteninstruments. Musik aus der Türkei geht's noch bis 3 Uhr hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Und hier ist eine Trilogie mit weiblichen Stimmen. Geçti, gözyaşları kaldı çimende. günde seher yeli eser yırtar eteğini gülüm güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm bu yıldızlı gökler ne zaman kuştan esen yerde sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan esen yerde sakınırım, kıskanırım. Sakınırım, kıskanırım. Ben seni senin gözünden sakınırım, kıskanırım. Kavminden, akrabandan, kardeşinden, öz babandan, seni doğuran anandan sakınırım, kıskanırım. Havadaki durnalardan, su içtiğin kurnalardan, giyindiğin sırmalardan sakınırım, kıskanırım. Alizeti oncalarda, Alizeti oncalarda, Alizeti oncalarda, elindeki oncalardan, yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Das war gerade ein weiteres Beispiel für die fantasievolle Modernisierung von türkischen Volksliedern. Mühür Gözlüm wurde von vielen Größen der türkischen Musikszene interpretiert, unter anderem von Zeki Müren und Neşet Ertaş. Das war gerade Ayla Dikmen mit ihrer Version von einer Single aus dem Jahr 1965. Der Titel des Liedes besingt die zauberhaften Augen der geliebten Person. Sie sind groß, klar und schön. Um diese Eigenschaften auszudrücken, hat der anonyme Dichter ein heute schwer verständliches Bild benutzt. Er vergleicht sie mit einem Siegel oder einem Stempel, Mühür. Das Lied bringt eine grenzenlose Eifersucht zum Ausdruck auf alles, was der geliebten Person nahe kommt. Auf den eigenen Vater, auf das kleine Baby, auf die Vögel, auf den Wind. Los ging diese Trilogie mit weiblichen Stimmen aus der Türkei, mit dem Ensemble von Alpay Ünyayla. Auch das Stück Fidayda ist ein türkisches Traditional, ein Tanzlied, hier gesungen von Ensemblemitglied Linda Çander. Jazz Turka heißt die CD des Alpay Ünyayla Ensembles, die Platte erschien 2010. Zwischen den beiden Variationen von Volksmusik gab es die Vertonung eines kurzen Gedichtes eines persischen Philosophen, Astronomen, Mathematikers und Dichters. Omar Khayyam lebte von 1048 bis 1131. In dem Gedicht rufen Naturbeobachtungen den Gedanken hervor, es ist der perfekte Tag, um rosenfarbigen Wein zu trinken. Keiner weiß, heißt der Titel des Gedichts sinngemäß übersetzt, keiner weiß, wann der Kosmos begann sich zu drehen. Der Komponist, der die wunderbaren Akkorde und die schöne Melodie zu den Gedichtzeilen geschrieben hat, heißt Mehmet Güreli. Die Sängerin ist Jülide Özcelik. 2011 erschien bereits ihr zweites Album mit dem Titel Jazz Istanbul. Jazz Istanbul Volume 2 heißt es schlicht. Um Musik aus der Türkei geht es hier im Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Das nächste Stück hat laut dem Titel etwas mit Hartnäckigkeit, Sturheit und Trotz zu tun. Inat. Oh, sizlerden sorulacak, kız sizlerden sorulacak. Acem kızı, Çeçen kızı, sen ağlar giyben kırmızı. Çıkalım şu dağın başına, sen gül topla ben nergizi. Hadi gül yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız ondan bundan. Hadi gül yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız ondan bundan. Haydi gül, haydi gül yandan yandan. Das war Musik von zwei türkischen Rock-LPs aus den Jahren 1974 und 1975. Los ging's mit einem Instrumental von Erkin Koray, Inat, von seiner 74er LP Electronic Turkular, und danach gab es einen Track von einem Album von Barış Manço aus dem Jahr 1975. Der Titel des Albums ist eine Jahreszahl, 2023, und der ein oder andere Soundeffekt auf der Platte mutet auch durchaus futuristisch an. Zu hören war der Track Kolbasti. Kolbasti ist der Name eines Tanzes, ursprünglich hauptsächlich in der Stadt Trabzon getanzt am Schwarzen Meer. Seit einigen Jahren ist er auch außerhalb Trabzons populär. Aus dem Wikipedia-Artikel erfährt Mann oder Frau, dass der Tanz einer populären Erklärung nach in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden ist, als Hilfstruppen der türkischen Polizei, die sogenannten Kuluk Kuvvetleri, Feste stürmten. Der Name des Tanzes sei aus der Abkürzung des Warnrufs Kuluk Kuvvetleri Basti entstanden, was in etwa die Polizei ist im Anmarsch oder Polizeirazzia bedeutet. Die LP von Barış Manço wurde unlängst in Vinylform wiederveröffentlicht. sen bıkmadık. Elimiz kolumuz kıpırdamaz, İçimize dolar patlayana kadar. Hep aynı kavgalar, hep aynı hatalar, hep aynı kavgalar, hep aynı nedenler, hep aynı sonuçlar, hep aynı kadınlar, hep aynı adamlar, hep aynı kalıplar, hep aynı yalanlar, hep aynı hayatlar, hep aynı kaygılar, hep aynı nedenler, hep aynı sonuçlar. Das waren noch einmal zwei weitere Varianten türkischer Rockmusik. Zuerst gab es die Band Kronik um den Gitarristen und Sänger Özer Sarıçakal. Zu hören war der Track Kapkara, was so viel bedeutet wie Pech schwarz. Der Song handelt von der Befreiung von Herrschaft. Danach gab es die Band Pyjama mit einem Titel, der zum Ausdruck bringt, es ist immer dasselbe, heb eine. Das Debütalbum von Pyjama heißt Takma Kafane. Und es erschien 2011. Ein äußerst witziges Video zu dem Song Heb eine ist bei YouTube zu bestaunen. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit neuen und alten Produktionen aus der Türkei gehen so langsam zu Ende. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an Sercan Özökten, der mir wie schon oft das Verständnis der Songtexte ermöglicht und Hintergrundinformationen dazu geliefert hat. Çok teşekkürler Sercan. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr jetzt noch einmal Gelegenheit, der Gesangskunst des Sextetts Vocalis zu lauschen. Das letzte Stück aus ihrem zweiten Album aus dem Jahr 2011 ist eine Coverversion eines frühen Hits von Sezen Aksu, Kaçyıl geçti aradan. Hier sind Vokalis. Kaç yıl geçti aradan, gayrı, gayrı, gayrı, gayrı sormasınlar bana, ne olur söyletmesinler derdimi. Saklarım ben onu kendime, yerim kendi kendimi. Ne olur sormasınlar bana, ne olur söyletmesinler derdimi. Saklarım ben onu kendime, yerim kendi kendimi. Akıyorsa yaşlar gözümden, dinmiyorsa bir türlü gece gündüz. Karardıysa bütün dünya, vardır elbet bir sebebi. Dilerim kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Benim bütün derdim özlem, biliyorum kavuşur böyle seven. Biz bir elmanın iki yarısıyız, o en çok sevdiğim ve ben. Akıyorsa yaşlar gözümden, dinmiyorsa bir türlü gece gündüz.